am Vormittag, mies ist jeden am Nachmittag, jeder jammert so arg, war's nie wie heuer. Kaum verdient man am Vormittag eine Kleinigkeit Nachmittag, kommt und schnappt es schon einer von der Steuer. Wenn auch jeden der Mut verlässt, ich behaupte doch steif und fest, Arbeit muss von Erfolg einmal gekrönt sein. Nur schön fleißig sein und schön sparen, so wie ich, und in 3-4 Jahren werden Sie an den Dalles schon gewöhnt sein. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hähne krähen und auch beim Schlafen gehen. Die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich sonst harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri machen müsste. Schauen Sie doch nicht so traurig drein, jeder Mensch kann nicht ledig sein. Kaufen Sie sich das Buch von Wanderwelde, lesen Sie es auf Seite 9, Ihre Frau wird sich auch sehr freuen, Ihre Ehe wird vollkommen im Bälde. Hat trotz Sonne und Körpersport und was sonst noch verordnet dort, immer noch Ihre Frau dieselben Launen. Wechseln Sie erst den Hausfreund aus, schmeißen Sie dann die Frau hinaus, und ich sage Ihnen nur, Sie werden staunen. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hähne krähen und auch beim Schlafen gehen. Die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich sonst harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri machen will. Znaim besitzt keinen Stephansdom, Znaim besitzt auch keine Donaustrom, Znaim hat aber die Gurken, die es adeln. Znaim besitzt kein Riesenrad, Znaim hat auch kein Amalienbad, doch deswegen ist Znaim noch nicht zu tadeln. Znaim besitzt kein Verkehrssystem, Znaim besitzt auch kein Mietproblem, Znaim besitzt keinen Schutzbund, keine Heimwehr. Manchmal bei einer Gurkensoße reiß ich mich von den Sorgen los, und ich bilde mir ein, dass ich in Znaim wär. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hähne krähen und auf ein Schlafen gehen. Die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich sonst harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri machen müsste.